Um einen Krieg mit Deutschland zu verhindern, habe der große Stalin einen Pakt mit Hitler geschlossen. So ähnlich sah es auch der österreichische Schriftsteller Ernst Fischer, der seit 1934 in Moskau lebte. In seinen Erinnerungen brachte er es auf die Formel: verwerflich aus moralischen Gründen, aber notwendig aus politischen und weltgeschichtlichen. Wie Alexander Behrens in seiner Biografie über den nach Moskau geflüchteten Schriftsteller Johannes R. Becher schreibt, lieferte die Sowjetunion in den beiden Jahren zwischen dem Hitler-Stalin-Pakt und dem Überfall deutscher Truppen 1200 deutsche Emigranten an die Gestapo aus. Der Hitler-Stalin-Pakt wurde in der Sowjetunion und in Deutschland nicht vollständig veröffentlicht. Er enthielt nämlich ein geheimes Zusatzprotokoll, in dem die baltischen Staaten, Finnland und vor allem Polen zwischen der Sowjetunion und dem Deutschen Reich aufgeteilt werden sollten. Offenbar hatte die Aussicht auf eine fette Beute in dem von Hitler geplanten Krieg aus zwei verfeindeten Diktatoren plötzlich Freunde gemacht. Als Polen besiegt und zerschlagen worden war, sang Hitler am 30. Januar 1940 zum 7. Jahrestag der Machtübernahme im Berliner Sportpalast das hohe Lied der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Aber immerhin, ich glaube, der Allmächtige wird jedenfalls zufrieden sein, dass auf einem großen Gebiet ein sinnloser Kampf vermieden wurde. Denn durch Jahrhunderte haben Deutschland und Russland in Freundschaft und in Frieden nebeneinander gelebt. Warum soll das in der Zukunft nicht wieder so möglich sein? Ich glaube, es wird möglich sein, weil die beiden Völker das wünschen. Und jeder Versuch der britischen und der französischen Plutokratie, uns in einen neuen Gegensatz zu bringen, wird scheitern. Einfach scheitern aus der nüchternen Überlegung der Absichten dieser Kräfte. In den deutschsprachigen Sendungen von Radio Moskau war nun das zu hören, was Kommunisten in Deutschland und deutschen Emigranten in der Sowjetunion noch immer schwer fiel zu glauben. Die unverhohlene Aggression der UdSSR gegenüber ihren kleineren Nachbarstaaten, wie die Einverleibung eines großen Teils von Finnland, wurde in den schönsten Farben geschildert. Nur die Sowjetunion hat stets Beweise ihres tiefen Interesses an der tatsächlichen Entwicklung und Blüte aller Völker, der Großen wie der Kleinen, gegeben. Nur das Sowjetsystem kann den Völkern diese Entwicklung und Blüte im Bruderbunde der sozialistischen Republiken sichern. Und niemals wird der Tag vergessen werden, an dem das historische Gesetz über die Umgestaltung der karelischen autonomen sozialistischen Sowjetrepublik in die karelisch-finnische sozialistische Bundesrepublik beschlossen wurde. In die Familie der brüderlichen Republiken der Sowjetunion ist eine neue 12. Bundesrepublik eingetreten. Ihr Entstehen verdankt sie der großen Aufmerksamkeit der Sowjetregierung für die Interessen der kleinen Völker. Die Sowjetregierung trug den Wünschen der Werktätigen der karelischen autonomen Sowjetrepublik Rechnung und gelangte zu dem Schluss, dass im Zusammenhang mit der Einverleibung neuer Gebiete in den Bestand dieser Republik die weitere Entwicklung des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Wohlstandes des karelischen und des finnischen Volkes am besten in neuen Formen ihrer staatlichen Existenz als karelisch-finnische sozialistische Bundesrepublik gesichert werden kann.